WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute sind wir wieder live da. Ich freue mich und ich freue mich, dass ihr auch da seid und eingeschaltet habt. Und auch heute, so wie am Dienstag, möchte ich diese Sendung mit einer mit einem Statement in eigener Angelegenheit beginnen. Und zwar geht es um die Anruferin von Montag. Letzte Woche, also diese Woche Montag, letzten Montag. In der Nacht von Montag auf Dienstag gab es ja hier in der Sendung den Anruf einer jungen Frau. Christina hieß sie und Christina hat uns erzählt, dass ihr Freund sie bereits mehrere Male geschlagen, teilweise misshandelt hatte. Und noch während des Gespräches kam der angeblich Beschuldigte ins Zimmer und griff sie an. Jetzt ist klar, dieses war ein Fake. Die Bild-Zeitung schrieb kurz danach, dass es sich um eine erfundene Geschichte gehandelt hat. In meiner darauffolgenden Sendung in der Nacht vom 23. auf den 24. Februar habe ich gesagt, dass die Bild-Zeitung im Fall der Anruferin Christina Teile ihrer Berichterstattung frei erfunden habe. Das war eine Fehleinschätzung von mir und dafür möchte ich mich entschuldigen. Das tut mir wirklich leid, ich entschuldige mich dafür. Und der Hintergrund ist, mein Team und ich waren zu dem Zeitpunkt noch der Meinung, dass die Situation der Anruferin ernst war und wir haben uns wirklich Sorgen gemacht. Und was den Polizeieinsatz bei der mutmaßlich von ihrem Freund misshandelten Christina betrifft, hatte ich mich auf Informationen aus einer Polizeiquelle verlassen. Diese Informationen waren, wie sich im Nachhinein herausstellte, missverständlich. Also, liebe Kollegen von der Bild-Zeitung, sorry, ich entschuldige mich. So, jetzt aber noch ein grundsätzliches Wort zum Thema Fake. Mich hat diese Geschichte wirklich erschüttert, dass das ein Fake war. Und ich finde das Wort Fake eigentlich viel zu locker, viel zu cool. Es ist eine Lüge. Es ist eine üble und niederträchtige Lüge. Und die Leute, die das machen, denken vielleicht immer, dass sie uns oder mir hier einen auswischen können damit. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich kann das gut vertragen und ich kann damit umgehen. Das Schlimme, das Perfide daran ist, dass die Leute, die das tun, auf dem Rücken von Betroffenen, von unter Umständen schwerst betroffenen Menschen ihren Spaß machen und lügen. Es gibt in Deutschland Tausende und Abertausende Fälle von häuslicher Gewalt. Die Frauenhäuser kriegen bisweilen die Frauen gar nicht unter, die in die Frauenhäuser rein wollen in ihrer Not. Und dann kommt jemand und macht mit so einem Thema einen Spaß oder ein Fake. Das finde ich sehr, sehr schlimm und sehr verwerflich. 99% der Anruferinnen, die sich bei uns zu einem solchen Thema melden, sagen natürlich die Wahrheit. Aber die nächste Anruferin, die sich zu diesem Thema hier äußert, steht natürlich schon nach so einem Fall ein wenig unter Verdacht, na, ob das denn jetzt auch wirklich stimmt. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Und soweit ich das jetzt mitbekommen habe, gibt es für die Anruferin vom Montag auch strafrechtliche Konsequenzen, was ich sehr begrüße. Und ich hoffe, die werden dann auch ausgeschöpft in dem Maße, dass möglich ist. So. Das war zu diesem Fall am Montag. Jetzt freue ich mich, dass wir mit der Freien Themennacht loslegen können. Am Freitag wie immer. Ihr könnt euch melden, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heißt Karin und Karin ist 64 Jahre. Guten Morgen, Karin. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Karin. Ja, hallo, Domian. Ich habe lange mit mir gekämpft. Mhm. Deine Sendung gucke ich schon seit Jahren. Du hast mir schon sehr oft viel geholfen. Aber heute Abend wusste ich einfach nicht weiter und deshalb rufe ich dich an. Mhm. Ich möchte einfach mal in die Welt schreien, wie ungerecht sie ist und wie Freunde sich verhalten, wie Ämter sich verhalten. Und Was ist dir passiert, dass du so empört bist? Ich bin ganz empört, ja. Und zwar ist Folgendes, ich fange mal ganz vorne an, aber im Schnelldurchlauf, weil ja deine Sendezeit reduziert ist. Genau. Ich bin vor 10 Jahren hatte ich Nierenversagen, kam dann an die Dialyse, war 8 Jahre an der Dialyse. Nach der Zeit, nach diesen 8 Jahren, hatte meine Mutter einen schweren Schlaganfall, für den ich mich auch irgendwie verantwortlich fühle. Ganz kurz, ich war am Freitagabend bei meiner Mutter bis 21 Uhr. Sie wurde müde, ich bin nach Hause, ich wohne nebenan. Und am nächsten Tag wollte ich ihr ein frisch gebackenes Brot bringen. Sie machte die Türe nicht auf, habe ich gedacht, gut, mein Vater hatte Todestag, sie ist vielleicht auf dem Friedhof. Mhm. Gehst du heute Nachmittag nochmal hin? Ich bin nachmittags wieder mit dem frisch gebackenen Brot hin. Die Türe war immer noch zu. Ich habe sie aufgeschlossen, habe nur gedacht, wieso ist die Türe nicht zugeschlossen? Meine Mutter schließt immer ab. Ich bin rein und habe meine Mutter gefunden. Ach du im Schlaganfall. Das, ja? Das heißt, wenn du früher reingegangen wärst, dann ja, hättest du ja vielleicht noch... Ja, genau. Ist sie daran gestorben? Nein, nicht. Nee. Sie lag sehr lange im Krankenhaus. Ich meine, nach 16 Stunden im Schlaganfall liegen, kann man sich vorstellen. Ja, das ist ja eine sehr schöne... So. Meine Mutter kam aber wieder auf die Beine. Nicht mehr so ganz. Das Gehirn hat nicht mehr ganz mitgespielt. Ich habe dann auch die volle Betreuung und Pflege meiner Mutter übernommen. Danach ist mir ein sehr schwerer Autounfall passiert. Unverschuldet. Ein Taxifahrer hat mir die Vorfahrt genommen. Ich lag sehr lange in der Unfallklinik mit 3 gebrochenen Wirbeln, Lungenquetschung, Beine kaputt, Arme kaputt und. 3/4 Jahr Therapie. Habe ich auch überstanden. Und danach kriegte mein Sohn die Diagnose MS. Also erst sagt man ja, gut, Die geballte Ladung Schicksal, ne? Ja, ja. Aber man sagt ja MS, okay, damit kann man leben. Ja. Nur wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass mein Sohn die schwerste Art von MS hat. Das heißt, er bekommt keinen Schub, er hat den Schub immer. Es wird täglich schlechter. Wie alt ist dein Sohn? Jetzt ist er 39. Und mit 35 hat er die Diagnose bekommen. Das heißt, es geht ihm heute ziemlich schlecht. Sehr schlecht. Jetzt erklär mir, Karin, das waren so die Vorinformationen, wo dein Zorn herkommt. Ja, mein Zorn ist, da muss ich noch ein bisschen weitergehen. Ich habe dann im Dezember 2013, also vor knapp 2 Jahren, eine Nierentransplantation bekommen. Gott sei Dank. Du lieber Gott, was hast du mitgemacht? Ja, Gott sei Dank. Ja. Das war im Dezember. Und im Januar kommt mein Bruder und erzählt uns, dass er Lungenkrebs hat. Und die Ärzte ihm sagen, er hat nur noch 8 Monate zu leben. Und er ist dann genau am 27. August gestorben. Und daraufhin ist meine Mutter total zusammengebrochen, kann man verstehen. Sie hat alles verdrängt, war wochenlang, 6 Wochen genau im Krankenhaus, danach in der Kurzzeitpflege und weiß ich nicht und. Und wie gesagt, mein Sohn jetzt müssen wir zu dem Zorn kommen, Karin. Ja, der Zorn ist folgendermaßen. Mein Sohn ist mit 36 Jahren Frührentner geworden. Er lebt also wie ein Hartz-IV-Mensch. Und ich muss um alles kämpfen. Du kannst dir nicht vorstellen, mit wie viel Ämtern und ich Theater habe. Ich kämpfe zum Beispiel seit 1,5 Jahren darum, dass mein Sohn sein Badezimmer umgebaut bekommt, dass er überhaupt ein Badezimmer betreten kann. Wie viele Briefe hast du zum Beispiel in dieser Angelegenheit schon geschrieben? Ach, kann ich gar nicht mehr zählen. Wie viele Besuche auf Behörden oder zuständigen Stellen hast du schon? Wöchentlich. Jetzt habe ich endlich, das heißt also Badumbau, ja? Dann war der entsprechende krank, dann hatte der Urlaub, dann war der wieder krank. Dann war er nicht erreichbar. Also das ist für dich schon, die du das betreust alles, glaube ich, extrem nervenaufreibend. Wie nimmt aber dein Sohn das auf als schwerkranker Mann? Meinem Sohn ist eigentlich alles egal. Er will nicht mehr. Hat aufgegeben. Heißt, und zwar ist die MS so schlimm, wie gesagt, vor 4,5 Jahren die Diagnose MS. Zuerst ist er nur gestolpert, über die eigenen Füße gefallen. Mhm. Dann lief er am Stock. Da musste er sich dran gewöhnen. Mhm. Dann kam der Rollator. Da musste er sich dran gewöhnen. Mhm. Ist er jetzt, dann kam der Rollstuhl. Ja. Und jetzt ist er Bettleger. Jetzt ist er stuhlinkontinent, hat einen Blasenkatheter. Der Blasenkatheter rutscht, ich sag mal, 2-mal im Monat raus. Mhm. Da muss ich nach drüber einen Fahrdienst anrufen, da muss er ins Krankenhaus. Aber du hast doch sicher zur Seite eine Pflegekraft. Jetzt hat mein Sohn einen Pflegedienst. Ja. Er hat inzwischen die Pflegestufe 3, ja. Schwerst pflegebedürftig. Hat er dein Sohn, bevor die Krankheit ausgebrochen ist, war der in einer Beziehung, hat er eine Frau? Ja. Und wo ist die Frau jetzt? Alles kaputt. Durch die Krankheit? Darum sage ich ja, ich hoffe, es hören alle mit. Alle, die vorher gesagt haben, wir sind deine Freunde. Wir sind immer für dich da. Mhm. Ja, du bist wie mein Bruder, hat zum Beispiel einer gesagt. Du fühlst dich egal, von den Leuten... Egal, was mit dir passiert, keiner ist mehr du da. Du fühlst dich von den Leuten verlassen. Ja, natürlich. Und vom Staat nicht genügend und von, dem Gesundheitssystem nicht genügend unterstützt. Ich sage dir ein Beispiel. Mein Sohn muss Windeln tragen. Mhm. Die Windeln werden nicht bezahlt. Mhm. Er lebt von Hartz IV. Davon muss er alles bezahlen. Die Windeln werden nicht bezahlt. Es werden nur Vorlagen bezahlt. Mhm. Damit ist meinem Sohn nicht gedient. Ich glaube, was du jetzt gerade erzählst, da werden ganz viele sagen, ja, genau. Genauso ist es bei mir und bei uns ist es auch so. Ja. Und leider ist das, glaube ich, sehr verbreitet. Du hast gerade gesagt, er hat sich quasi schon aufgegeben. Heißt das, dass er eigentlich sterben will? Das schwankt. Mal ja, mal nein. Aber heute Abend, deshalb rufe ich auch heute an, wir haben heute Abend ein sehr, sehr langes Gespräch geführt. Und zwar sagt er, Mama, jetzt sind es nicht mehr meine Beine. Er hat durch deine MS ganz schwere Spastiken und Krämpfe. Mhm. Und die gehen jetzt über in die Arme. Ich glaube, wenn man sich in so einen Menschen hineinversetzt, wenn man so lange sowas gehabt hat und so gelitten hat, kann man das auch verstehen, dass man vielleicht irgendwann sagt, ich kann nicht mehr. Oder für eine gewisse Zeit sagt, zwischendurch mal sagt, ich kann nicht mehr. Was ist mit dem Vater deines Sohnes? Ich bin geschieden, aber mein Ex-Mann ist auch vor 4 Jahren gestorben. Das heißt, ich bin ganz alleine. Ganz alleine und hast die ganze Last? Ganz alleine. Und du bist auch mit meiner Mutter. Meine Mutter, ihr Sohn, mein Bruder, ist vor 1,5 Jahren gestorben. Mhm. Da ist ja auch noch eine Frau, 2 Kinder, 2 Mädchen, erwachsene Mädchen von 30 und 27, für die meine Mutter immer da war, alles getan hat. Die mir aber heute sagen, du, mit so einem schweren Fall, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Weißt du was, Karin, ich höre aus dir so richtig den Zorn der Verzweiflung. Ja. Und wenn ich deine Geschichte höre, kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Du stehst da ganz allein in dieser ganzen, in diesem ganzen Drama. Ich bin alleine, ja. Du hast angerufen. Das heißt, wir versuchen in dem kleinen Rahmen, den wir hier haben, unsere Möglichkeiten, werden wir versuchen, dir vielleicht irgendwie einen Hilfstipp oder eine Hilfe zu organisieren. Also wir können die Hilfe nicht organisieren, wir können dir einen Tipp geben. Das heißt, wir machen uns erstmal schlau und ausführlich wird die Magdalena, meine Psychologin, mit dir sprechen. Vielleicht kommen uns Ideen. Ich bin da recht optimistisch, dass wir dir ein bisschen helfen können. Ein bisschen wäre ja schon etwas. Ja, aber Domian, weißt du, ich bin auch von meinem Beruf her schon alleine, ja. Sehr engagiert und ich weiß, was ich zu tun habe. Weißt du, was auch ganz wichtig wäre? Dass du eine Stabilisierung bekommst, damit du das alles stemmen kannst. Ich frage mich die ganze Zeit, woher nimmst du die Kraft? Ich habe die. Es ist meine Familie. Mhm. Und für meine Familie tue ich alles. Trotzdem? Ich bin 24 Stunden am Tag für meine beiden Leute drüben da. Finde ich super, aber irgendwann geht deine Kraft auch mal aus. Und das darf nicht passieren. Deswegen werden wir dich erstmal zurückrufen und mal ein bisschen beraten im Hintergrund. Einverstanden? Mhm. Sehr gerne. Karin, ich wünsche dir Kraft, dass du das schaffst. Ich finde toll, dass du dich so um deine Familie kümmerst und auch um deinen Sohn. Finde ich wirklich sehr, sehr toll. Jetzt legst du bitte auf. Ich habe einfach Angst, dass ich irgendwann mal rüberkommen und mein Sohn liegt da und hat sich was angetan. Mhm. Das beraten wir jetzt mal im Hintergrund. Ich sag ja, auf der einen Seite kann ich es verstehen, aber ich will es nicht. Ich will es nicht. Wir werden dich jetzt zurückrufen und dann hat die Magdalena Zeit, das genau mit dir zu beraten, was man da vielleicht an Maßnahmen noch einfädeln könnte. Okay? Okay. Ich wünsche ganz viel Glück. Domian, ich möchte noch eins sagen. Ich hoffe, dass neben manche Leute, die dich anrufen, als Fake, mal zum Anlass, dass es wirklich Leute gibt, die Probleme haben. Große Probleme haben. Ja? Und deine Zeit nicht in Anspruch nehmen für irgendeinen Scheiß. So, das ist ein klares Wort von Karin. Ich danke dir und du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, okay. Alles danke, Gute, Karin. Domian. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben. 0800 22 050 50 domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht so lang schreiben und bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Hier ist Carsten. Carsten ist 50. Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Domian. Hallo, Carsten. Um was geht's bei dir? Ich mache mir Sorgen um die Schwester meines Freundes. Sie selbst ist 60 Jahre alt und soweit ich meinen Freund kenne, das sind über 20 Jahre, Messi. Wer ist Messi, dein Freund oder die Schwester? Nein, die Schwester. Die Schwester. Dein Freund, ist das deine Beziehung? Ja. Ja. Und die Schwester ist seit 20 Jahren Messi? Noch mehr. Wie nah ist denn dein Verhältnis zur Schwester? Dazu muss ich sagen, dass sie sehr gläubig in der katholischen Kirche ist. Da kannst du dir vorstellen, wie das Verhältnis zu ihr ist, wenn ich sage, ich bin mit ihrem Bruder zusammen, ja? Ach so, sie weiß es gar nicht? Doch, sie weiß das. Ich habe 16 Jahre mit in dem Haus gelebt, allerdings in der separaten Wohnung. Ja. Dadurch habe ich das ja auch mitbekommen. Das heißt, wie hat sie denn darauf reagiert, nachdem sie erfahren hat, dass du mit ihrem Bruder zusammen bist? Redet man doch nicht drüber, oder? Man redet nicht drüber, ja. Nein, vor allen Dingen dann nicht, wenn man selber noch in einem katholischen Kindergarten als Kindergärtnerin arbeitet und dann in drei Gemeinden gleichzeitig noch als Vorbeterin ist. Ich verstehe. So, das wurde also totgeschwiegen quasi, das Thema. Verhältnis gleich null. Sie ahnt, aber sie weiß im Prinzip nicht, dass ich jemals in diesen ganzen Jahren ihre Wohnung gesehen habe. Ach so, du warst in diesen ganzen Jahren niemals zu Besuch bei ihr. Um Gottes Willen, nein. Ach so, und sie auch nicht bei euch? Nö. Nö. Und das Verhältnis zwischen deinem Freund und seiner Schwester, wie ist das? Ja, das Problem ist halt eben, ich habe ihm gesagt, er muss da intervenieren, er muss da was machen. Aber da er 10 Jahre auch jünger ist als sie, ist bei ihr immer noch drin, das ist mein kleiner Bruder. Und das ist meine große Schwester, denkt er. Richtig. Naja, wie schlimm ist das denn mit dem Messitum? Ich sag's mal so, wir sind vor 25 Jahren in das Haus, das heute bewohnt wird von ihr, eingezogen, allerdings bei Nacht und Nebel, weil nämlich in der vorigen Wohnung, die sie hatten, auch schon gesammelt wurde. Dann sind die bei Nacht und Nebel eingezogen, wirklich bei Nacht und Nebel, dass keiner sah, was da alles reingeschleppt wurde. Inzwischen, sag ich mal so, küchenmäßig hat sie noch so ein DIN A4-Blatt frei, wo sie sich im Wütterchen schmieren kann. Der Rest sind Gänge. Da ist seit über 15 Jahren nicht mehr geputzt, gesaugt worden. Ja, was denn auch? Das sind ja nur Gänge. Das Badezimmer, da kommst du rein, da gehst du nach links, da ist das Waschbecken, daneben ist die Toilette und der Rest, Badewanne, ist zugebaut. Da gibt's noch eine Dusche, die ist zugebaut. Da gibt's eine Waschmaschine, die ist zugebaut. Das heißt, sie hat noch nicht mal die Möglichkeit, wirklich zur normalen, minimalen körperlichen Hygiene. Wenn du noch nie bei ihr warst, woher weißt du das so genau? Mein Freund hat ein paar Mal zu mir gesagt, komm mal mit, ich zeig dir mal was. Sieh dir das mal an. Aber es ist nicht nur innen, es ist auch außen. Also wenn ich die Straße sage, du fährst da durch, du siehst sofort auch von außen, wo sie wohnt. Jetzt habe ich noch nicht so ganz verstanden, ihr beiden wohnt wie weit entfernt von ihr? Wir sind auseinander, also nicht auseinander, aber wir wohnen kilometerweit auseinander. Mhm. Ich wohne im Sauerland, er wohnt im Siegerland. Ach so. Aber auch nicht mehr in dem Haus. Ah, ihr beiden Männer wohnt gar nicht zusammen? Nein, nicht mehr. Also Carsten, das ist natürlich jetzt ein Problem. Wir reden nicht mal über deinen Freund, sondern wir reden über die Schwester von deinem Freund. Wir reden über die Schwester. So. Und das ist das Problem. Was sagt denn dein Freund zu der ganzen Sache? Ja, was soll er sagen? Er würde es auch gerne ändern, aber dann kommt wieder die Geschichte kleiner Bruder. Mhm. Was dein Freund dir so erwidert, sagt er, ich kann da nichts machen oder wir sollten da gar nichts machen oder würde er gerne was machen? Er würde gerne was machen, angeblich sagt sie auch, dass sie etwas tun wolle, aber statt rauszuräumen, räumt sie nur rein. In dem Haus sind ungefähr 300 Bananenkartons. Das Ding ist nur, Carsten, sie ist eine erwachsene Frau, sie leidet unter dieser Erkrankung, sie ist nicht entmündigt oder dergleichen. Nein. Das heißt, man kann überhaupt gar nichts machen. Problem, was ich allerdings dabei sehe, vor allen Dingen jetzt von der Hygiene her, sie arbeitet im Kindergarten, sie hat täglich mit 30, 40 Kindern zu tun. Mhm. Aber ich habe und hat nach außen den schönen Schein. Ja, genau. Das habe ich auch schon oft gehört, dass es Messis gibt, die nach außen immer tipptopp aussehen und in der Wohnung sieht's aus wie Kraut und Rüben. Ja. Aber Carsten, was wollt ihr denn machen? Ihr könnt nicht die Polizei dahin schicken. Ihr könnt nichts machen. Was kann man tun? Ich mache mir Gedanken aus dem Grund allein schon, weil das Haus ist aus den 30er Jahren, Siedlungsbauweise von Adolf. Da ist in den Decken Grauwacke eingezogen worden. Das sind noch nicht mal wirklich massive Decken. Hm. Ich mache mir Gedanken über die Statik, dass sie irgendwann, wie man schon ein paar Mal auch gehört hat, von ihrem eigenen Messi-Zeugs erschlagen wird. Gut, man kann sie. Ich sage dir ganz ehrlich eins, ich habe auch vor 7, 8 Jahren schon, damals gab es noch die Tine Wittger, die diese Häuser aufräumte, mich beworben, leider kam nichts. Mhm. Aber Carsten, ich wiederhole es zum dritten Mal. Man kann sie darauf aufmerksam machen, man kann sie auf die Gefahren hinweisen, man kann appellieren, dass sie sich professionelle Hilfe sucht, aber sie ist eine erwachsene Frau, sie ist eine berufstätige erwachsene Frau. Ihr könnt nichts machen. Punkt. Ja, hinzu kommt aber auch noch ein... Nimm das mal zur Kenntnis. Ja, ihr könnt nichts richtig machen. Ich kenne die rechtliche Lage. Mhm. Nur hinzu kommt noch eine Geschichte. Und zwar sind wir beide der Meinung, dass diese Frau schon seit längerem ein Burnout hat. Die hat auch vor 2 Jahren angefangen mit einem Bluthochdruck. Carsten, jetzt mal stopp. Das hat dich auch nicht zu interessieren. Da muss die Frau sich um Hilfe bemühen. Du bist so weit weg, du hast nicht mal einen engen, wenn du jetzt noch eine ganz enge Beziehung zu der Frau hättest, dann könnten wir ja noch gemeinsam beraten, was man vielleicht vorsichtig ihr helfen kann. Aber da ist ja null Kontakt. Was regst du dich darüber auf? Es ist traurig, dass es so ist, aber du kannst nichts machen. Und dein Bruder kann auch nichts machen, wenn er so tickt, wie du es gerade erzählt hast. Ja. Also muss man den Dingen ihren Lauf lassen. Also ich habe die Befürchtung, dass das Haus irgendwann zusammenbricht. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob da ein Haus deshalb zusammenbricht, wenn der Müll überall rumsteht, keine Ahnung. Aber ihr könnt ihr nochmal einen Brief schreiben vielleicht und ihr könnt ihr vielleicht auch noch in dem Brief anbieten, wo man sich hinwenden kann. Aber was wollt ihr denn sonst machen? Und das würde ich gerne von euch wissen. Gut, dann rufen wir dich nochmal an. Dann können wir dir ein paar sehr interessante und wichtige Hinweise geben. Die kannst du aufschreiben. Ja, liegt schon alles bereit. So, und dann, so können wir es machen. Das kannst du machen, aber mehr nicht. Aber das ist ja immerhin ein bisschen was. Ich weiß. Also gut. Man kann sich nicht vorstellen einfach, ja, dass man so reden kann. Nee, aber das heißt, wir werden uns jetzt bei dir melden und dann machen wir es genauso wie gerade beschrieben, okay? Alles klar. Alles gut, du legst auf und wir melden uns. Viel Spaß noch den Rest des Jahres. Dankeschön, tschüss. Bis dann, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, 1:24 hier unser Themenhinweis für das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heißt unser Thema ungewöhnliche Paare. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in einer ungewöhnlichen Partnerschaft leben. Also zum Beispiel extreme Altersunterschiede in der Liebe. Wir hatten ja neulich hier einen sehr spektakulären Fall mit einer neuen oder Mitte 80, 89-Jährigen und einem ganz jungen Mann und einem schwulen Paar auch, wo der junge Mann ganz jung war und der ältere Mann ganz alt. Oder vielleicht behindert, nicht behindert. Vielleicht Heteromann und Drag Queen. Vielleicht Herr und Sklave. Vielleicht Sugar Daddy und Sugar Baby. Oder vielleicht auch hässlich und extrem schön, aber ihr liebt euch. Also was auch immer, da gibt es sicher viele gegensätzliche Paare. Ungewöhnliche Paare, unser Thema nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Bin gespannt, was ihr mir erzählen werdet. Könnt auch gerne Fotos schicken. Mail domian@wdr.de und ihr könnt wie immer vor der Sendung anrufen, nächste Woche Mittwoch oder natürlich auch während der Sendung. So, übrigens, Entschuldigung, ich hatte vergessen, euch zu sagen am Dienstag, ich habe da groß angekündigt, die Sendung fällt Mittwoch und Donnerstag, also jetzt in dieser vergangenen Woche, in dieser Woche aus. Ich hatte euch nicht angekündigt, dass da Wiederholungen laufen. Aber ich hoffe, ihr habt das irgendwie doch mitbekommen. So, hier ist Melli. Melli ist 43. Guten Morgen, Melli. Guten Morgen. Hallo, Melli. Oh, Domian, schön, dich zu hören. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's bei dir, Melli? Ja, ich habe ein ganz großes Problem und zwar bin ich ganz dringend auf der Suche nach einer beruflichen Perspektive. Die Vorgeschichte wäre vielleicht die, ich bin unter anderem Krankenschwester, habe in diesem Beruf über 20 Jahre gearbeitet, schaffe das Ganze von der Gesundheit her, gerade von der Luft, nicht mehr und ja, bin dann zunächst arbeitslos und ja, das Ganze läuft über die Rentenversicherung auch mit. Und die Rentenversicherung zeigt sich auch eigentlich sehr kooperativ und sagt, ja, kein Thema. Ja, was willst du machen? Und genau daran scheitere ich. Was ist denn, du bist ja noch knackige 43 Jahre erst alt. Oh, dankeschön. Seit heute übrigens. Heute Geburtstag? Ja, genau. Nein. Doch. Ja, ganz herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, vielen Dank. Das ist ja doch gerade in anderthalb Stunden. Ja, ganz genau. Das ist ja doll. Unser Geburtstagskind Melli. Wenn ich jetzt eine Fanfare hätte, würde ich die mal abspielen. Habe ich leider nicht. Nee, habe ich nicht. Aber die Glückwünsche kommen von Herzen. Sag mal, Melli, was wäre denn dein Wunsch, was du machen möchtest? Das ist ja die Frage. Also man hat natürlich ganz viele Hirngespinste, aber es muss natürlich irgendwas sein, wo ich sage, okay, im Nachhinein, also nachdem man eine etwaige Maßnahme hinter sich gebracht hat, man sollte natürlich auch einen Job bekommen. Ich meine, du hast ja einen tollen, ehrenwerten Beruf. Absolut. 20 Jahre Krankenschwester, Hut ab. Ja. Da hast du eine ganze Menge Erfahrung gesammelt. Diese und ganz wichtige Erfahrung, menschliche Erfahrung. Diese Erfahrung müsstest du eigentlich irgendwie weitertragen können. Das fände ich gut. Das fände ich generell auch sehr gut. Also ich habe anderthalb Jahre damit zugebracht, etwaige Stellenangebote abzuklappern, die vielleicht etwas pflegeferner wären. Aber ja, also ob das jetzt MDK ist oder Sanitätshäuser, also irgendwie will da was irgendwas... Was ist MDK? Der medizinische Dienst der Krankenkasse. Ach so, okay, alles klar. Genau. Und irgendwie will das alles nicht so fruchten. Du hast gerade gesagt, es gibt Gehirngespinste. Was denn? Was wäre denn so ein bisschen verrückter Traum? Boi. Also vielleicht irgendwas mit Pflanzen zum Beispiel. Würde ich auch ganz cool finden. Oder, Ist lustig, eine Berufsberatung habe ich auch noch nie hier gemacht. Nein, eben drum. Und das Schlimme ist, ich muss so unbedingt, also mir besteht letztendlich die Hartz-IV-Karriere bevor und das geht gar nicht. Nee, lass uns im Ernst darüber reden. Es geht gar nicht um Berufsberatung, sondern um Lebensperspektive. Du sagst oder das. Ja, du sagst irgendwas mit Gärtnerei, würde dich interessieren. Ja, aber ganz ehrlich, also wenn wir uns die Jobs da angucken, ich meine, damit kann ich meine Familie nicht ernähren. Okay, sag noch, wie groß ist deine Familie? Also meine Familie besteht eigentlich aus Mann und zwei Kindern. Ja. Mein Sohn ist gerade 15. Meine Tochter ist 23, für die bezahle ich Schulgeld. Ja. Damit sie ihre Ausbildung machen kann. Du sagst, ich bezahle, kommt durch deinen Mann nichts rein? Na, ganz bisschen, weil der ist berentet aufgrund einer Hirntumorerkrankung. Ach du je, das heißt, da hängt wirklich eine viele große Verantwortung auf dir. Ja, ganz genau, und ich muss unbedingt und irgendwie wieder in Arbeit und Sag mal, gut, das macht das Ganze schon schwieriger, weil da ist wirklich ernsthafter Druck. Sag noch mal einfach was wo du denkst, ist eigentlich ein bisschen verrückt, aber das würde mir Spaß machen. Ich glaube, so eine, also schon alleine aufgrund der Berufserfahrung würde mir wahrscheinlich was Beratendes ganz gut liegen. Mhm. Aber dann kommt natürlich als erstes ein Spiel, ja, dann gehen Sie doch in die Pharmaindustrie. Ja, nein, ich möchte keine Pillen verkaufen, mhm. unabhängig davon. Ich glaube, ich habe nicht unbedingt das Verkaufstalent schlechthin. Mhm. Und ja. Letztendlich wäre es ja schon irgendwas so im medizinischen Bereich, wäre ja nicht schlecht. Ganz genau. Etwas, was dann körperlich nicht so anstrengend ist, aber durchaus verantwortungsvoll und du kannst genau. deine ganzen Erfahrungen damit einbauen. Und ich sollte nachts zu Hause bleiben. Mein Mann hat eine nächtliche Frontallappenepilepsie entwickelt aufgrund seiner Erkrankung und ja, ich hatte es auf der Arbeit schon zweimal, dass mein Kind zu Hause auf Arbeit angerufen hat und hat gesagt, Mama, der Papa krampft und man sitzt 25 Kilometer entfernt und versucht das da übers Telefon zu managen. Wie lange hat dein Mann diesen Tumor schon? Erstaunlicherweise seit 2001, obwohl es eine bösartige Erkrankung ist. Mhm. Er hatte eine mediane Überlebenszeit von 3 bis 5 Jahren. Ach, das ist ja. Also von daher bin ich über alles froh, was wir haben. Das glaube ich, dass man über jeden Monat dankbar. Ja, ganz genau. Wie schwer ist er denn jetzt mittlerweile schon in der Beeinträchtigung? Also eigentlich ganz gut. Ich glaube, am schlimmsten zu schaffen machen mir seine psychischen Veränderungen. Aber er kann noch gehen und sich. Ja, das, natürlich, das geht, halt. Geht Gott sei Dank noch. Ja. Aber es letztendlich ist die Angst vor einem baldigen Tod immer da, ne? Ja, ich glaube, damit muss man sich permanent auseinandersetzen, auf jeden Fall. Mhm. Ist er denn, das habt ihr wahrscheinlich alle schon gemacht, ob man Bestrahlung, Chemo oder was? Eben nicht, genau das wollte er alles nicht, hat er rigoros abgelehnt. Ach, hätte man ihn denn operieren können? Operiert ist er. Ach, operiert ist er, ach so. Also ein Rest ist zwar verblieben und der hat sich wohl auch verändert im Laufe der Jahre, kann nun keiner sagen, ne, ob sinnvoll wäre, das noch rauszunehmen oder nicht oder wie auch immer oder welchen Grad das jetzt inzwischen erreicht hat. Er hatte sowieso eine Graduierung von 3. Mhm. Muss man hinzu sagen, 4 ist die schlimmste Graduierung. Ganz genau. Und wenn man 3 hat, ist das auch schon ziemlich... Genau, und da richtig. Sagt man ja, beim Rezidiv ist es gerade beim Kopf in der Regel dann höhergradig. Wenn man so lange mit dem quasi baldigen Tod rechnet, wie du es gerade gesagt hast, 2001 und dann die Perspektive gesagt, wie geht man damit um, mit dieser permanenten Todesangst? Also ich habe festgestellt, ich weiß auch nicht ganz genau, ob man jetzt auch meine Nummer mit der Luft vielleicht nicht tatsächlich zu einem nicht unwesentlichen Teil psychosomatisch betrachten sollte. Das kann ich nicht. Das ist einfach echt sehr viel. Ja, das ist viel. Du hast 2 Kinder und die Angst, dass dein Mann... Genau. Redest du mit deinem Mann über einen eventuell bald eintretenden Tod? Wir haben da schon auf jeden Fall drüber gesprochen. Also ich weiß, was er rigoros ablehnt und er hat eben auch ganz klar gesagt, also wenn es so sein soll, dann ist es so. Er hat sich alternativ sehr viel geholfen. Mhm. Und was lehnt er rigoros ab? So traditionell chinesische Sachen. Ach so, sowas. Also ziemlich viel, also er nimmt da auch ziemlich viel an Phytomineral, ach was weiß der Hugo. Also da bin ich als schulmedizinisch Angehauchte nicht ganz so firm. Aber das kostet natürlich auch nochmal ein paar Taler. Es kostet ein paar Taler und es kostet auch, du setzt dich damit ja auch auseinander, ihr unterhaltet euch bestimmt darüber. Aber im Zweifelsfall, so wie man irgendwann mal gesagt hat, wer heilt, hat recht. Und im Endeffekt, ja, klar. Er ist immer noch da. Ne? Aber weißt du, Melli, wenn du das so erzählst, um da auf deine Grundfrage zurückzukommen, du musst irgendwo in diesem Bereich bleiben. Du hast ja auch durch diese Erfahrung mit deinem Mann, ohnehin schon als Krankenschwester, aber durch diese Erfahrung mit deinem Mann auch noch eine hohe soziale Kompetenz entwickelt im permanenten Umgang mit so Schwerstkranken oder mit Menschen, die nahe dem Tod sind. Also ich bin primär eingesetzt in einer Notaufnahme und das seit auch eigentlich mehr oder weniger über 20 Jahre. Warst du eingesetzt in der Notaufnahme? Ja. Ja. Melli, ich kann dir natürlich jetzt nicht sagen, mach das oder das, aber irgendwie sagt es in mir, du musst irgendwo im sozial-menschlichen Bereich musst du bleiben. Das Schlimme ist, wo bekommt man die Beratung her? Also wirklich, die Rentenversicherung sagt ganz klipp und klar, ich muss kommen. Also beratend sind die jetzt nicht aktiv. Mhm. Das lehnen die auch definitiv ab. Also die Idee muss von mir kommen. Und was ist mit dem Arbeitsamt oder Agentur für Arbeit? Die sagt, dass die Rentenversicherung ist für mich zuständig. Wie, die schieben wirklich auf die ja, hin? Das ist ja ein Ding. Echt sehr skurril. Das ist ein Ding. Aus welcher Stadt oder Gegend rufst du an? Aus Schleswig-Holstein. Ah ja, ich frag mal einfach nur so. Ach so, ja. Da war eine Idee, ja? Melli, pass auf, wir rufen dich nochmal an gleich. Ja. Mal gucken, vielleicht fällt es dann noch rein. Aber geh in irgendeinem Bereich. Ja, könntest ja, du dir vorstellen, ja. Könntest sag du dir, mir wo. Könntest du dir vorstellen, in einem Hospiz zu arbeiten? Ich glaube, das ist sehr eng. Mhm. Also auch emotional, ne? Ja, das stimmt. Da muss man schon stark sein. Aber mit so einer Vorerfahrung ist das natürlich nicht übel. Wir werden dich gleich mal anrufen. Alles klar. Und vielleicht kriegen wir auch noch einen Tipp von unseren Zuschauern. Ist aus Schleswig-Holstein. Aber da möchte ich nicht unbedingt bleiben. Ich würde ganz gerne in neue Länder ziehen. Ah, umso besser. Ganz komische Idee, oder? Ist doch hervorragend. Schöne Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg. Ist doch alles toll. Ja. Die Melli, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar. Und dir alles, alles Liebe und alles Gute, ne? Wünsche ich vor allem dir und deiner Familie und deinem Mann. Vielen Dank. Tschüss, ciao. Okay, tschüss. Hier ist Inge Lore. 82, guten Morgen. Da bin ich. Ja, da bist du. Da hängen mal noch zwei ran. Ja. Die klauen mir mal nicht weg. 84. 82. Ja. Wollte auch schon sagen. Ja. Inge Lohe. Also, ich bin ganz überrascht selber, dass ich erstmal sie erwischt habe und zweitens, dass ich überhaupt anrufe, denn ich bin auch sehr aufgeregt. Inge Lohe, lass mich gleich was sagen. Ja, ich habe. Ich duze dich und bitte duze du mich auch. Ja, habe ich nicht geduzt. Nee, du hast gerade, ist ein Sie rausgeflutscht, aber egal. Ja, ich würde dich auch knutschen. Ich würde dich auch knutschen, wäre kein Problem. Ja, nee, so. Also pass auf, es geht erstmal um Folgendes, bevor ich mich öffne. Es geht um die Dame, die den Jungen hat, der so krank ist. Ja. Und ich möchte gerne, ich habe sehr viel Inkontinentmaterial, das reicht mindestens für 2 Monate. Ja. Ich habe eine völlig neue Lieferung bekommen und mir ist mein Mann verstorben jetzt. Und ich leide wie ein Hund, ich habe jeden Tag Weinkrämpfe, ich bin einsam, ich bin die letzte von 27 Personen geblieben, wir hatten so viele Freunde. Wann ist dein Mann gestorben? Im Oktober. Im letzten Jahr? Ja. Nach wie vielen Ehejahren? 40. 40 Ehejahren. Ja. Ja, das ist wirklich ein ganz harter Schlag, das glaube ich. Also das war nicht so, wir waren immer eins. Mein Mann war etwas ganz Besonderes, sensibel, sehr herzlich, nie ein böses Wort. Das heißt, eine gute Ehe hattet ihr? Wir waren immer eins, wir waren nie zwei, waren auch meistens von morgens 10:30 jeden Tag zusammen. Wir haben beide den gleichen Beruf und dadurch waren wir immer zusammen und sehr verbunden und sehr eng. Was habt ihr beruflich gemacht? Und ich war Posteingangsbedienstete, ich habe aber noch 5 andere Berufe. Und das war jetzt das Letzte, was ich gemacht hatte meinem Mann und musste um 2:30 aufstehen, also, jeden Tag. Und Postgeschichten gemacht? Ja. Ja. In diesen 27 Leuten, die ich alle in der gleichen Kapelle, in der ich gestern wieder war, beerdigt habe, ist auch meine Tochter. Ja. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe jetzt so langsam, reicht mir das, ich kann kein Glockengebimmel mehr hören, ich kann keine Serie mehr sehen, ich kann diese Trauer nicht aushalten, ich habe letzte Nacht hier gekrampft und geweint, was das Zeug hält. Und ich mache mir den Fernseher an, damit es nicht so still ist. Ja. Ich denke mal, mein Mann kommt hier ins Zimmer oder der kommt aus dem Bad oder ich komme rein und er sitzt auf der Couch. Ich suche ihn. Ingeborg, du hast gerade von deiner Tochter gesprochen. War sie 10 Jahre tot. Aber das ist auch wie gestern. Und war sie dein einziges Kind? Bin nur, ja ich habe noch einen Sohn. Und mein Sohn ist ein Karrieremann, der in der ganzen Welt unterwegs ist. Den siehst du kaum. Ich sehe ihn nur sporadisch und der wohnt auch in Erlangen. Ich glaube ja, dass das wirklich sehr schlimm ist, wenn man älter wird, dass man so viele Menschen verliert. Es ist eine Katastrophe. Ja, das kann man nicht so hinsagen. Ja. Es ist wirklich Realität. Es ist eine Katastrophe. Mhm. zerbreche daran. Ich merke das immer mehr. Diese Krämpfe, die ich dann kriege, die bleiben stehen. Mhm. Die lösen sich nach langer, langer Zeit erst wieder. Und ich kann überhaupt nicht, ich habe ein sehr großes Bild im Zimmer, 40x50. Mein Mann hat lebensgroßen Kopf und je nach Lichteinwirkung bewegt sich dieses Bild sogar. Mhm. Und das also immer wieder meinen Augen zwinkern, wenn ich die Kerzen anhabe, habe ich jetzt elektrisch an, ist es wieder von der anderen Seite, ja, kriegt das Tageslicht ein mit dem Inge-Lore, hast du denn Sonneneinstrahlung? Ja, hast du denn einen Menschen mit dem du dein Herz mal ab und zu ausschütten kannst? Nein, nein. Du bist ganz alleine. Ich kann also mit meinem Sohn nicht reden. Ich habe noch eine Nichte, die aber auch bis abends arbeitet und die haben alle Familie, ist ja verständlich. Das heißt, du bist wirklich alleine auch mit deiner Traurigkeit? Ich bin, ja. Und sie wollen auch, also weder mein Sohn noch die Nichte wollen hören, dass ich trauere. Also ich erzähle praktisch dann auch wieder, dass es mir schlecht gegangen ist, dass ich sehr viel geweint habe. Ich sage mal, es ist schon eine halbe Badewanne voll geworden. Mhm. Ich begreife es einfach noch nicht, dass mein Mann nicht mehr wiederkommt. Aber sag mal, ich lebe noch in dem Augenblick, in dem Ganzen. Ja. So ein Bamborium, dass ich sah, er ist nur im Krankenhaus. Aber weißt du, was mich wirklich erschüttert? Ich habe meinen Mann 7 Jahre gepflegt. Was mich wirklich erschüttert, ist, dass dein Sohn, der seinen Papa verloren hat, dass der nicht zu seiner, auch wenn er viel unterwegs ist. Er kümmert sich jeden Tag 2-mal am Telefon. Ah, das macht er, immerhin. Ja, ich spreche jeden Tag und sage ihm auch, aber ich muss ihm bald immer das Gleiche erzählen. Das finde ich nicht so positiv für den Sohn. Und wie oft besucht dein Sohn dich? Ja, das ist sporadisch, das kann 3-mal im Jahr sein. Ach Gott, ja, das ist nicht öl. Er holt auch noch mal eine Betriebsreise zwischendurch, er holt so Delegationen dann ab vom Flughafen und muss mit denen dann essen gehen bis in die Nacht. Gibt es denn Enkelkinder auch? Organisiert im Hotel. Gibt's und dann kommt er nach Berlin, also das sind dann mal zusätzlich. Ich verstehe, also du wohnst in Berlin? Ich bin in Berlin. Gut, und Erlangen ist natürlich weit weg. Gibt es Enkelkinder? Ja, es gibt Enkelkinder, zu denen ich keinen Kontakt habe. Die leben auch, die sind an der Harvard-Universität. Die studieren und haben auch jedes Jahr ein Leben, auch als Geschwister. Wie kommt das denn, dass du keinen Kontakt zu den Enkelkindern hast? Die sind anti-autoritär erzogen worden und die haben ein riesen Grundstück gehabt. Mein Schwiegersohn ist Hochbauingenieur, der hat auf dem gleichen Grundstück das Haus gebaut. Da haben sie damals schon gesagt, eine Oma reicht ihnen. Mhm. Dann brauchen sie nicht noch eine hierher. Also da ich war also eigentlich von Anfang an Luft. Du hast gerade gesagt Schwiegersohn. Ja, der war, ja, das war eine ganz tolle Geschichte mit dem Schwiegersohn. Also Moment, da gibt es auch noch eine Tochter. Er hat mich... Ach ja, die Tochter ist ja verstorben, natürlich, klar, ja. Er hat mich gleich nicht anerkannt und mich auch nie mehr gegrüßt. Ich habe kein Abitur und ich bin zu kleinbürgerlich. Mhm. Und also, dadurch, dass ich so kleinbürgerlich bin, gehöre ich nicht in diese Familie. Ich verstehe. Sie mit 7 Telefonaten probiert und 2 Briefen geschrieben. Auch als meine Tochter starb, bat ich ihn 2-mal, dass wir gemeinsam zusammen wenigstens Kaffee trinken. Es war nicht möglich. Das hört sich sehr, sehr traurig an, muss ich dir sagen. Ja, ich bin so weit von einsam, dass ich Ihnen sagen kann, ich kann Ihnen das jetzt sagen. Aber was ich hier fühle, in der Wohnung durchmache, das können Sie sich nicht im Traum vorstellen. Liebe Ingolo, jetzt... Lass mich mal was sagen. Ich habe das sehr ernst genommen und nehme das sehr ernst, was du sagst. Und ich finde das mich berührt das sehr, was du sagst. Du hast aber gesagt, dass du in Berlin lebst. Ja. Du lebst nicht irgendwo einsam auf dem Land. Nein, nein. Du lebst in einer großen Millionenmetropole. Ja. Ich sage dir, und da können wir dir wirklich ein bisschen helfen, 100%ig finden wir Möglichkeiten, dass du einen gewissen Anschluss bekommst mit Menschen und nicht mehr so einsam bist. Ja, das ist es ja, aber ich muss Ihnen sagen, dir sagen, Domino, ja, das ist jetzt nicht mehr so möglich. Ich war mit diesen ganzen Leuten, die wir alle schon beerdigt haben, befreundet, 30 und 40 Jahre. Ich kann jetzt keine Freundschaft mehr schließen. Dazu bin ich zu alt. Nee. Eine Freundschaft muss wachsen. Ja, das stimmt. Aber man kann auch als alter Mensch noch neue Kontakte finden. Bei unter anderen alten Menschen, die auch gerne neue Kontakte suchen. Das ist also wirklich, die Einsamkeit ist ja auch das Schlimmste. Genau. Das weiß ich nämlich aus der eigenen Familie auch, dass das auch gut funktioniert. Da gibt es viele Einrichtungen von der Kirche, vom Staat. Ja, die habe ich. Die Einrichtung ist da, aber ich muss sagen, ich kann im Moment auch nicht so fremde Menschen vertragen oder mich zeitlich festlegen, weil ich immer wieder so zusammenbreche. Aber ich sag dir was, du musst... Zum Laufenden in der Lage bin. Verstehe ich. Ich habe dann Angst, ich falle die Treppe runter oder was auch immer, trotzdem ich stabil bin. Aber du musst aus diesem Kreislauf raus. Ja, also mein Kummer ist... Also er geht nicht, es ist für mich die Höchststrafe. So hoch ist mein Kummer. Hat dein Mann dir noch was mit auf den Weg gegeben? Nein, das konnte er nicht. Mein Mann hatte plötzlich einen Herztod. Der sollte entlassen werden morgen früh, sagen wir mal in Anführungsstrichen. Verstarb am selben Abend noch. Aber du hast ja gerade gesagt, dass du ihn lange gepflegt hast. Das heißt, er war schon länger... Ja, mein Mann hatte Spinalkanalverengung. Und da kann man eben nicht mehr gut laufen, sondern nur noch schleichend laufen. Wir konnten die ersten Jahre noch mit Rollator raus. Und das ist dann mehr und mehr schlechter geworden. Dann bekam er ja Physiotherapie mehrere Jahre durch und war auch zwischenzeitlich, ich bin 2 Jahre darunter, ein halbes Jahr, jeden Tag bei 35, 40 Grad Hitze in diesem Krankenhaus gewesen. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, wenn Sie mich das fragen. Ingelore, ich möchte dich jetzt was ganz Konkretes fragen. Ich habe nur funktioniert. Ja, jetzt pass auf. Jetzt stell dir mal vor, du könntest mit deinem Mann jetzt sprechen. Ja, wäre wunderbar. Was würde er dir für einen Lebensrat in deiner Situation geben? Du kennst ihn gut. Ja, mein Mann erstmal würde mir sagen, ich soll nicht weinen. Ich soll rausgehen. Das alles so zusammenhängt, aber es ist, wie gesagt, ich hätte gerne eine Freundin oder eine Bezugsperson so. Und dazu fehlt eigentlich eine Freundin, mit der man alles noch so sprechen kann, mit der ich auch gerne um die Häuser ziehen würde, dass man an die Luft kommt, dass man mal was anderes sieht und hört. So, genau. Du brauchst eine Freundin. Ja. Eine nette Frau, mit der man ein bisschen mal was plauschen kann. Und wirklich, die das Herz auf der Zunge hat. So. Man hört nämlich anders. Und bei uns ist das auch so gewesen, dass mein Mann und ich, also es gibt ja Eheleute hier im Umkreis, die hätten sich am liebsten totgeschlagen, damit sie eben los sind. Ja. Und bei uns war das, wir haben um jede Minute gezittert, dass wir nicht mehr zusammen sind. Doch. Und mein Mann hat zuletzt auch viel geweint, weil er merkte, sein Zustand wurde schlechter. So, Ingelore, jetzt, ich verabschiede mich jetzt von dir. Mein Guter, hör mal noch mal zu, ich habe dir noch was zu sagen. Ja. Die Frau, die vorhin mit dem Jungen... Du wolltest doch was sagen, genau. Ja. Mit dem Interkontinentmaterial. Genau. Das habe ich doch alles so viel. Und da wollte ich doch, dass wir irgendwie das arrangieren, dass die das bekommen. Das ist sau teuer. Das finde ich eine super Idee. Das heißt, ist sehr viel, das reicht mindestens 2 Monate. So, das ist eine tolle Idee. Das heißt, wir schließen euch beide zusammen. Dafür bitte ich dich jetzt erstmal aufzulegen. Dann arrangieren wir das im Hintergrund, dass du mit der Anruferin Kontakt bekommst. Und wir überlegen uns was, wie du eine Freundin kriegst. Anruferin aus Berlin? Bitte? Ist die Anruferin aus Berlin? Das weiß ich nicht. Das müssen wir gleich mal. Ich weiß das nicht. Das machen alles meine Kollegen im Hintergrund. Ich kann das selber hier nicht verschicken oder verpacken. Regeln wir alles im Hintergrund. Jetzt müsste abgeholt werden. Ja, jetzt bitte ich dich erstmal aufzulegen und wir rufen dich wieder an und dann wird alles geregelt, okay? Denn ist das Dufte. Ja, das ist Dufte. Liebe Ingelore, ich wünsche dir ganz viel Kraft und Zuversicht und hoffe so sehr, dass du eine nette Freundin findest. In Berlin. Ja, Alles Gute. Ich glaube, das gebe mir nochmal einen Aufschub, denn ich habe jetzt nur das Gefühl, ich möchte hinterher hopsen. Ja, jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, ist gut. Tschüss. Also okay, mein Süßer oder Guter. Liebe Ingelore, ciao. Tschüss. Ich liebe diese älteren Berliner Damen. Ich habe den absoluten Familienflash, weil ich, so wie Ingo Lore gerade war, mehrere Tanten, leider sind sie mittlerweile verstorben, in Berlin hatte, die so die Berliner Schnauze drauf hatten, mit Herz und Verstand. Das ist so meine Kindheit, wenn wir im Sommer nach Berlin gefahren sind, meine Eltern und ich, zu den Verwandten. Dann wurde ich mal rumgereicht, zu der Tante und ich liebe dieses Berlinerische, das ist was ganz Wunderschönes. Ich kann es leider nicht selbst sprechen. Dustin, 21, guten Morgen. Guten Morgen, Domian, hallo. Jetzt haben wir aber einen Alterssprung von Ingo Lore 82 auf Dustin 21. Richtig, hallo. Erstmal vorab, bevor ich mit dir sprechen kann, wollte ich ein großes Dankeschön auch aussprechen für deine Sendung in den letzten Jahren. Ich habe da jetzt mitbekommen, dass du aufhörst gegen Ende des Jahres. Also ja. Ich verfolge das schon, seitdem ich klein auf bin und habe viele Lebensgeschichten mitgenommen, auch für mich selber. Vielen Dank, sehr nett, dass du sagst, Dustin. Jetzt rufst du selbst an. Genau, richtig. Jetzt rufe ich selbst an, weil ich eine bestimmte Situation habe. Ich bin Jugendtrainer beim SV Sandhausen. Jugendfänger? Jugendtrainer. Trainer, ich denke, was ist denn ein Jugendfänger? Jugendtrainer. Jugendtrainer, genau, ja. Also im Fußballbereich. Ja. Und zwar ist es so, dass ich mir dass ich mir selber Druck aufbaue. Ich will unbedingt in den Profibereich rein und will unbedingt den großen Sprung machen, weil ich war immer als Fußballfan unterwegs und war immer sehr fasziniert, wenn ich die großen Sportler von der großen Kulisse gesehen habe und habe gesagt, okay, das möchte ich gerne selber auch, weil ich war als Fußballer nicht so gut. Also du willst als Trainer in dem Profibereich nach ganz oben? Genau, richtig, genau. Ja. Ja, okay. Und ich war immer im Stadion auch mit meinem Papa und habe dann immer gesehen, die großen Fußballer vor dieser großen Kulisse, wie sie dann gefeiert werden, und das wollte ich dann unbedingt jetzt auch erleben irgendwann. Und das ist doch eigentlich ein ganz gutes Vorhaben, oder gibt's? Genau, richtig. Jetzt ist es aber so, dass es halt sehr schwer ist. Man wird als junger Trainer halt sozusagen nicht immer akzeptiert. Mhm. Gegenüber den Jugendspielern ist es dann auch immer schwierig, aber was viel schlimmer ist, ist auch untereinander von den alten Trainerkollegen innerhalb eines Vereines sozusagen oder auch innerhalb der Konkurrenz. Da wird man halt dann immer belächelt. Ach, was will denn der mit seinen 21 Jahren den Jungs beibringen, wenn er selber nicht auf professionellem Bereich gespielt hat? Ich bin in Sachen Fußball wirklich absolut blöd. Okay. Entschuldige, wenn ich da jetzt so frage. Das wundert mich als Laie auch, kann man so jung schon Trainer sein? Muss man nicht schon eine gewisse Erfahrung haben oder selbst eine Weile Fußball gespielt haben? Entschuldigt, Fußball, Leute, wenn ich jetzt so doof frage. Bevor man junge Leute trainiert? Also man sollte schon ein bisschen Erfahrung mitbringen, ja. Aber es gibt da jetzt auch ein prominentes Beispiel, so wie sozusagen bei der TSG Hoffenheim aktuell. Da ist ja jetzt ein 28-jähriger jüngster Bundesliga-Trainer geworden und er ist sehr erfolgreich gestartet. Und da gucke ich jetzt natürlich auch hin. Und der hat selber jetzt auch nicht so viel Erfahrung als Spieler gesammelt, sondern mehr der Theoretiker. Okay. Und im Fußball arbeitet man ja auch in so einem Trainerteam. Und wenn man damit erfahren zusammenarbeitet. Ja, verstehe. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber so die grundsätzliche Frage, warum hast du dich, du bist jetzt schon, da muss man ja sagen, schon 21, warum bist du nicht früher in die Sparte gegangen, aktiv selbst Fußball zu spielen? Also ich habe bis zu meinem 16. Lebensjahr Fußball gespielt, habe als Torwart, habe dann aber gemerkt, das reicht nicht aus. Ja. Also ich werd kein Profi mehr. Und selbstkritisch. Genau, richtig. Mhm. Und habe dann auch wirklich bin in ein mentales Loch gefallen und habe wirklich schon da, ist für mich eine kleine Welt zusammengebrochen sozusagen. Also ich wusste nicht mehr weiter und ich habe dann wirklich zu Hause gesessen im Bett und habe geheult und geweint und ich wusste nicht mehr, wie es mir geschieht. Mhm. Und dann hast du gedacht, okay, wenn nicht das, dann vielleicht auf einem Umweg über die Trainerarbeit bleibe ich im Fußball. Mhm. Genau, richtig, ja. Finde ich eine gute Idee. Wenn man Leidenschaft für etwas hat und offensichtlich scheinst du große Leidenschaft für Fußball zu haben, wie wirst du denn so von dir freundlich gesonnenen Leuten, die dir auch ehrlich die Meinung sagen, beurteilt als Trainer? Also es gibt da unterschiedliche Meinungen. Es gibt positive Feedbacks, die man bekommt, gerade weil man auch in einer Altersstufe mit den Jungs ist und sich in die Jungs hineinversetzen kann und auch viele Tipps weitergeben kann. Aber dann gibt es natürlich auch negative Stimmen aufgrund meiner fehlenden Praxiserfahrung. Nehmen die Jungs, die ja in deinem Alter sind, nehmen die dich ernst? Da gibt es Unterschiede. Es gibt viele, in der Mannschaft, die mich schon ernst nehmen. Und dann gibt es Spieler, die dann halt schon ein bisschen lächeln und sagen, ah, der ist 3 Jahre älter, was will er mir erzählen? Ja gut, du musst ja natürlich dann deine Autorität da dir erarbeiten auch, ne? Indem du einfach gut bist. Dann wird man respektiert. Genau. Richtig. Man wird Bundestrainer oder im Bundesliga-Bereich Trainer, indem man sich so hocharbeitet, ne? Genau, richtig. So kann man das sagen, ne? Ja. Richtig. Und ab wann kann man davon leben? Das ist unterschiedlich. Also man kann theoretisch schon im Regionalliga-Bereich davon leben, wenn man als Cheftrainer arbeitet. Man kann aber auch als Jugendtrainer schon mittlerweile davon leben, aber dann auch wirklich, wenn man das als Cheftrainer macht. Ich bin ja momentan Co-Trainer. Das heißt, du hast noch einen Job im Moment, einen Beruf? Genau, richtig. Was machst du? Ich bin im Vertrieb tätig, im Vertrieb. Also für Softwareprodukte. Ja, das habe ich gerade so verstanden, dass der Druck sehr groß ist und es ein richtiger Kampf ist, da voranzukommen. Genau. Also für mich ist es so, dass ich morgens aufstehe und mir schon selber Stress mache, ich will unbedingt nach oben. Also immer, ich habe immer dieses Ziel und ich bin zu verbissen. Und ich merke halt wirklich, dass ich sehr verspannt bin mittlerweile. Und mein Rücken tut schon weh, ich hatte schon Schwindelanfälle. Und ich will jetzt einfach wissen, wie kann ich, oder wollte dich um Rat fragen, wie kann ich mich ein bisschen sozusagen regulieren, dass ich mich mehr auf das eine konzentrieren kann, morgens auf den Beruf und dann abends in den Sport gehen kann, dass ich nicht so verklemmt bin. Also, ich würde mal sagen, wenn man einen Traum hat, der eher ungewöhnlich ist, der außerhalb der Norm ist, und das ist ja so ein Traum bei dir, das ist ja jetzt nicht ein Normberuf, dann ist das natürlich in der Regel am Anfang fast immer sehr schwierig. Und man muss sich durchbeißen und man muss Niederlagen in Kauf nehmen. Ich kann das so aus meiner Vergangenheit erzählen, ich habe sehr viele Bekannte und Freunde, die so im Showbusiness oder im Schauspielbereich damals, als sie auch junge Leute waren, rein wollten. Okay. Und habe mitbekommen, wie hart das war. Und nur wenige haben es heute geschafft, ganz große Stars zu sein. Aber nur ganz wenige. Okay. Ich glaube, es gibt nicht so den ganz einfachen Weg, dass man so ganz entspannt nach oben trudelt. Das geht. So ein Glück haben die wenigsten. Ich glaube, du musst mit einer gewissen Verbissenheit, musst du schon kämpfen. Man muss nur den Zeitpunkt erkennen können, wenn man merkt, ich kann das doch nicht, ich schaffe das nicht, ich mache mich kaputt dabei. Richtig, ja. Und das ist sehr schwierig zu sagen, wann dieser Zeitpunkt anfängt, denn das ist kein Beruf und kein Traum der Welt wert, dass man sich selbst kaputt macht und vielleicht sogar darüber krank wird. Okay. Und du hast ja gerade auf Showbusiness gesprochen. Ist es dann so, dass die Leute auch teilweise kaputt gegangen sind, die das nicht geschafft haben? Oder? Habe ich auch erlebt. Ich habe auch erlebt, okay, dass Leute dann in Drogen abgerutscht sind oder in Alkohol. Deswegen, ich tue mich jetzt sehr schwer, dir zu raten. Einerseits find ich toll, wenn du einen Traum hast. Und ich würde auch sagen, versuche deinen Traum zu leben und zu verwirklichen. Aber nicht um jeden Preis. Okay. Ja, und das ist mein Problem. Ich nehme mir wenig Zeit für Freunde. Ich verbarrikadiere mich in meiner Wohnung sozusagen und lese sehr viel Bücher und bin ständig dabei, mich weiterzubilden und will unbedingt immer neue Erkenntnisse sammeln. Das finde ich auch als gut, aber du darfst zum Beispiel deine Freunde nicht vernachlässigen. Okay. Dass du liest und dich weiterbilden willst und so, finde ich als gut. Aber du brauchst auch noch so eine Balance in deinem Leben. Okay. Das ist sehr schwer jetzt so allgemein auszudrücken. Du brauchst eine Balance. Das ist, glaube ich, ganz gut allgemein gesagt zunächst. Und dann geh erstmal noch weiter. Wie behandeln dich eigentlich die älteren Trainer? Also da gibt es Unterschiede. Innerhalb des eigenen Trainerteams ist es sehr positiv, muss ich sagen. Mhm. Da kriege ich auch Hilfestellungen und auch ein Feedback, was ich mal besser machen kann oder was gut gemacht wurde. Aber dann gibt es Konkurrenztrainer aus anderen Mannschaften beispielsweise, die belächeln einen schon. Die stehen dann wirklich. Dann würde ich an einer Stelle einen älteren, mich mehr und mal unterhalten mit einem älteren Trainer deines Vertrauens. Der den Weg vielleicht auch schon gemacht hat, der kann dir wahrscheinlich sehr hilfreiche Ratschläge geben. Und mit dem kannst du ja, wenn du Vertrauen hast, auch mal ein ganz offenes Wort reden, auch über deine Ängste und der Stress und die Verspannung. Mhm, okay. Das würde ich auch machen. Wenn da ein guter Typ ist, wo du denkst, der ist auch vertraulich und dem kann man mal ein Wort reden, mach das. Okay, das mache ich. Ansonsten, Dustin, versuch es, aber wie gesagt, du darfst dabei nicht kaputt gehen. mache ich. Vielleicht ich gebe mein Bestes. Vielleicht werden wir dich mal ganz groß sehen im Fernsehen, wenn du es geschafft hast in ein paar Jahren. Das würde mich freuen, Domian. Mich würde es auch freuen. Lieber Dustin, unsere Sendung ist gleich vorbei. Schön, mit dir gesprochen zu haben. Danke, gleichfalls. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, Dustin. Ciao. Bis dann. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik Uwe van Betterei. Und am Montag sind wir wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag, freie Themennacht. Ich wünsche euch schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.